ein hilfloser Greis. Mit neuem Werke werde ich wieder jung, verwelke mit jedem. Auferstehend mit einem anderen. Ich will ihn zu euch, auch er wird ihn lieben. Ich gebe dich ihm.